Hirsch hat hier folgende Überlegung angestellt. Wie wir aus Vers 29 erfahren, stammen von den berufenen vier Jüngern wenigstens zwei aus Kapernaum, denn das Haus Simon und Andreas in dieser Stadt wird ausdrücklich erwähnt. Nichts ist also verständlicher, als dass Jesus mit den soeben Berufenen nach dem Eintritt in die Stadt sofort in das Haus der Genannten geht und hier Quartier nimmt. Klingt es nicht unwahrscheinlich, wenn berichtet wird, Jesus habe sich nicht etwa in das Haus der Jünger, sondern zunächst einmal am nächsten Sabbat in die Synagoge begeben, dort gelehrt und geheilt und darauf erst aus der Synagoge kommend Einzug in die Jüngerwohnung gehalten? So ungeschickt erzählt man nicht, ruft unser Schichtensucher. Wir müssten ihm unter Umständen recht geben, wenn es sich beim Markus-Evangelisten um einen prinzipiell geschickten Autor handeln würde. Und gerade diese Voraussetzung trifft nicht zu. Markus ist tatsächlich im Prinzip ein ungeschickter Volkserzähler. Im Übrigen ist es noch sehr die Frage, ob Markus wirklich in diesem Falle so unbeholfen berichtet hat. Warum sollte sich denn die Sache nicht wirklich so verhalten haben? Muss denn unbedingt darauf bestanden werden, dass Jesus mit den Jüngern sofort beim Einzug in die Stadt das Haus Simons aufgesucht habe? Es könnte doch in Wirklichkeit ganz gut so gewesen sein, wie wir lesen, dass nämlich der Meister mit seiner durch die Berufung religiös erregten und aus dem gewohnten Gleise geworfenen Begleitung zunächst in Kapernaum wichtigere Dinge im Auge hatte, als sich das Heim seiner Jünger anzusehen. Musste es nicht den religiösen Eiferer Jesus vielmehr zuerst in die Synagoge locken? Wir müssen daher die Meinung von Hirsch, dass das Betreten Kapernaums in der Luft schwebe, als von stilistischer Überempfindlichkeit diktiert, abweisen. So richtet also auch der zweite Trumpf, den Hirsch ausspielt, nichts aus. Es verbleibt bei der bekannten Feststellung, dass der primitive Volkserzähler Markus oftmals seine Übergänge und Zusammenhänge etwas holprig und unklar gestaltet hat. Dass es merkwürdigerweise gelegentlich für Hirsch gar nichts ausmacht, auch bei seinem sonnenklaren ersten Verfasser, Markus dem ersten Petrus, sogar recht große Unwahrscheinlichkeiten geduldig in Kauf zu nehmen, beweist er ausgerechnet mit seiner wohlwollenden Beurteilung der Erzählerpartie, die der Synagogenszene unmittelbar voraufgeht, der Berufung der ersten Jünger. Jesus geht bekanntlich am See dahin und sieht zuerst Simon und Andreas bei ihrer Fischerhantierung. Ohne jede vorhergegangene Erklärung fordert der fremde Mann, also Jesus, die zwei auf, ihm zu folgen. Er habe sie zu Menschenfischern bestimmt. Die zwei lassen alles stehen und liegen und folgen diesem fremden Manne. Kann man sich eine unwahrscheinlichere Situation denken? Man muss nämlich wohl beachten, dass der Erzähler von einer voraufgegangenen Bekanntschaft der beiden Fischer mit Jesus nichts berichtet. Die Sache wird vielmehr so dargestellt, als ob die zwei vorher noch nicht von dem Rabbi Jesus gehört haben, trotzdem folgen sie der kurzen, höchst wunderlichen Aufforderung des Unbekannten mit grenzenloser Selbstverständlichkeit. Wie unwahrscheinlich! Wie holprig in der Logik! Alles schwebt hier in der Luft. Aber das macht diesmal für unseren Analytiker gar nichts aus. Diesmal darf nach Hirsch so etwas Unwahrscheinliches getrost dem ersten Erzähler aufs Konto gebucht werden. Weil diese Berufungsgeschichte nicht wie die Synagogengeschichte einen bösen dogmatischen Haken hat. Als reine Willkür müssen wir es demnach bezeichnen, wenngleich darauf gewisse andere angebliche Unwahrscheinlichkeiten oder besser nur Unklarheiten einem ad hoc erfundenen zweiten Erzähler zur Last gelegt werden, bloß weil unbedingt eine Sprengung des Zusammenhanges konstatiert werden soll. Wie wird Hirsch nun aber erst erstaunt sein, wenn wir ihm zeigen, dass der Erzählungszusammenhang, den er durch die Synagogengeschichte für gesprengt hält, im Gegenteil erst durch eben diese Geschichte folgerichtig hergestellt wird. In Vers 32 und 33 wird berichtet, dass die Einwohner von Kapernaum am Abend des Sabbats alle ihre Kranken in, bzw. vor das Haus Simons brachten und dass Jesus viele davon heilte. Woher wussten aber alle Leute in der Stadt von der Heil- und Wunderkraft des Rabbis aus Nazareth? Hirsch wird antworten: Die kurz vorher erfolgte Heilung der Schwiegermutter Simons hat sich herumgesprochen, daher der Zulauf. Doch so selbstverständlich ist diese Antwort keineswegs. Erstens bedeutet eine Heilung vom Fieber nicht eben ein so außerordentliches Wunder, dass eine ganze Stadt spontan davon aufgewühlt wird. Zweitens zeigt der Evangelist mit keinem Worte an, dass diese im Innern des Hauses vor sich gegangene Heilung sogleich oder überhaupt noch am selben Tag öffentlich bekannt geworden sei. Es fällt direkt auf, dass die Fieberheilung so gar nicht als etwas Ruhmvolles oder Beachtenswertes hingestellt wird. Sie verrinnt unter der Hand des Berichterstatters einfach ohne Folgen im Sande.